Die Renten in der Sowjetunion sind ohnehin niedrig. Die Höchstgrenze für den Normalbürger liegt bei 120 Rubel, etwa 350 Mark. Der Durchschnitt bei 84 Rubel, 250 Mark. Und sehr viele bekommen weniger, wie diese Frau. Sie hat nur 53 Rubel. Drei meiner Verwandten sind im Krieg an der Front gefallen. Mein Mann, mein Sohn und mein Bruder kamen ums Leben. Ich wohne nun hier allein am Lenin-Prospekt seit 26 Jahren, habe 13 Quadratmeter in einer Gemeinschaftswohnung. Weil die Rente so klein ist, hat mir das Rote Kreuz geholfen. Zweimal hat es mir je 20 Rubel ausgezahlt. Und jetzt bekomme ich Essensgutscheine. Jeder der Bons ist gut für ein Mittagessen und einen Rubel 3 Mark wert. Damit können sich auch die Ärmsten in die Essensschlange einreihen. Wer weniger als 70 Rubel Rente hat und allein leben muss, ohne Verwandte, kann sich in Moskau nun solche Essensgutscheine beim Roten Kreuz abholen. Das Geld stammt aus freiwilligen Spenden. Rotkreuzmitglieder gehen auch zu den größeren Industriebetrieben und bitten um finanzielle Unterstützung. Meist mit Erfolg. Man versteht heute, wie viel Armut es gibt, seit ein Teil der Zeitungen und seit die gewählten Abgeordneten des Volkskongresses offen über die Armut sprechen. Ich lebe von 62 Rubeln im Monat. Zuerst hatte ich nur eine Rente von 30 Rubeln, die ist in den letzten Jahren erhöht worden auf 45, dann 55, jetzt 62 Rubel. Und wie kann sie davon leben? Die Frau fragt zurück. Von was für Lebensbedingungen sprechen Sie eigentlich? Wie kann man von 62 Rubel leben? Stellen Sie sich das doch selber mal vor. Die meisten alten Rentner geben sich Mühe, nicht aufzufallen, ihre Kleidung in Ordnung zu halten, nicht als Armutsfälle zu erscheinen, wenn sie ihr Gratisessen abholen. Wenn sie auf Gutscheine in den öffentlichen Kantinen essen, wollen manche von ihnen nicht erkannt werden. В нашем районе Октябрьском одиноких людей примерно около 2000. Die Leiterin der Rotkreuz-Arbeit im Oktoberbezirk von Moskau berichtet, dass es hier 2000 alleinstehende alte Menschen gibt. Die Mehrheit von ihnen bekomme eine normale Rente, 100 Rubel, also 300 Mark, sagt sie. Die leiden nicht besondere Not, sagt die Leiterin, und sie brauchen keine Hilfe vom Roten Kreuz. Aber da gäbe es eine Kategorie von Menschen, deren Rente sehr gering sei. Unter 210 Mark, 70 Rubel. Und bei den alleinstehenden Alten ihres Bezirks seien das etwa 300 Leute, die deshalb Hilfe brauchten. So werden die Gutscheine in den Moskauer Bezirken ausgegeben, umsonst vom Roten Kreuz und der Gesellschaft Barmherzigkeit. Hier versucht man auch, ihnen das Essen menschenwürdig zu servieren. Diese Kantine versorgt nur alleinlebende Rentner unter der Einkommensgrenze von 70 Rubel. Man kann als Rentner in der Sowjetunion freilich auch weit besser leben, aber nicht viele tun das. Etwa 1,6% der Rentner sind Privilegierte, die Höchstrenten bis zu 500 Rubel kassieren und noch ganz andere Vorteile haben. Parteifunktionäre, Abgeordnete etwa, Träger hoher Orden und Auszeichnungen. Seit es Glasnost gibt, ist der Abstand zu denen, die unter der Armutsgrenze leben, aber zu auffällig geworden. Ich lebe allein. Meine Rente macht 42 Rubel und 47 Kopeken aus. Ich bin Invalide zweiten Grades. Ich habe seit langer Zeit schon nicht mehr arbeiten können. Und jetzt hilft Ihnen das Rote Kreuz etwas? Natürlich hilft es mir ein bisschen, dieses Mittagessen. So kann ich doch irgendwo hingehen zum Mittagessen. Früher bekam ich nur 31 Rubel Rente. Jetzt kriege ich aber 56. Пенсия 70 рублей. Я вот писала Рыжкову о том, что я работала. Meine Rente beträgt 70 Rubel. Ich habe an Ministerpräsident Rischkow einen Brief geschrieben, dass ich gearbeitet und eine höhere Rente verdient habe. Aber ich hatte nach der Pensionierung noch weiter gearbeitet, dann wurde ich Invalide und da wurde meine Rente reduziert. Ich war als Bibliografin in der Allunionsbücherkammer tätig. Dann hatte ich drei Herzinfarkte und nach dem dritten musste ich mit der Arbeit aufhören. Ich lebe allein, mein Mann ist in der Front ums Leben gekommen. Während des Krieges wurde ich von einer Explosionswelle aus dem Fenster der zweiten Etage geschleudert. Damals war ich schwanger, nachher bekam ich keine Kinder mehr. Ich wohne nun allein in einer kleinen Wohnung. Das ist das Einzige, was ich in meinem Leben erreicht habe, eine kleine Einzelwohnung. Раньше Wir haben uns auch schon früher mit der Wohltätigkeit beschäftigt, sagt die Leiterin dieser Rotkreuzarbeit in Moskau. Aber damals lag unsere Tätigkeit im Schatten. Wir durften nicht offen darüber sprechen. Wir konnten die Zahl der Menschen nicht nennen, die unsere Hilfe brauchen. Wir durften nicht von Hungernden und Armen sprechen. Jetzt hat sich alles in unserem Land verändert, wir wissen. Allein in Moskau bekommen 300.000 Menschen eine Rente, die unter 60 Rubel liegt. Das heißt, sie fristen ein elendes Dasein und leben praktisch unter der Armutsgrenze. Das soll besser werden. Eines der ersten Gesetze, das der neu gewählte Oberste Sowjet beschloss, soll solchen Menschen helfen. Die Minimalrente wird auf 70 Rubel angehoben. Das freilich war bisher auch schon die Grenze, an der für die Ärmsten der Armen Hilfe einsetzen musste. Aus Kolumbien kommt gerade eine Meldung. Es gibt einen neuen Justizminister. Carlos Lemos heißt er. Er ist 55 Jahre und mit seiner Ernennung ist sein Leben in höchster Gefahr. Die Coca-Mafia hat der Regierung in Bogotá den Krieg erklärt. Und seine Vorgängerin im Kabinett, Monika de Greif, die charmante junge Frau mit 33 Jahren und dem dreijährigen Sohn, hat ja ihr Amt aufgegeben. Staatsratsvorsitzende hatte, so ein Bericht des DDR-Fernsehens, die Akkreditierung von Botschaftern vorzunehmen. In der DDR fehlt dabei natürlich auch nicht das militärische Zeremoniell. Akkreditiert wird der Botschafter der Republik Türkei, Metin Mekik. Erich Honecker empfängt den Botschafter zur Entgegennahme des Beglaubigungsschreibens. Dieser übermittelt beste Grüße von Präsident Kenan Evren. Das Staatsoberhaupt der DDR wünscht dem Diplomaten bei seiner verantwortungsvollen Tätigkeit viel Erfolg und erwidert die Grüße an den Präsidenten sowie den Ministerpräsidenten Turgut Özal. Auf den Bildern des DDR-Fernsehens wirkte Honecker noch angegriffen und schlanker als früher. Botschafter Mekik wartete schon seit vielen Wochen auf diesen Termin. Aber die Akkreditierung von Botschaftern ist und bleibt auch vorläufig wohl noch Chefsache in der DDR. Botschafter Mekik musste bis zur Genesung Honeckers warten. Dieser hatte ja am 8. Juli wegen einer Gallenkolik den Warschauer Paktgipfel in Bukarest verlassen. Danach, nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt und einem mehrwöchigen Urlaub, war Honecker am 14. August sichtlich angeschlagen in der Öffentlichkeit aufgetreten. Einige Tage später erfolgte eine Gallenoperation im Regierungskrankenhaus in Berlin-Buch, über deren Verlauf und Erfolg zahlreiche Spekulationen über den Gesundheitszustand des 77-jährigen Staatsratsvorsitzenden geknüpft waren. Die nächsten wichtigen Termine für Honecker sind in der kommenden Woche die Feiern zum 40. Jahrestag der DDR-Gründung, zu denen sich auch Michail Gorbatschow angesagt hat. Bis dahin, so ist diversen Hinweisen aus Ost und West zu entnehmen, will Honecker das Problem der DDR-Flüchtlinge in der Bonner Botschaft in Warschau und Prag vom Tisch haben. Ob das aktive Eingreifen der Nummer 1 in die Politik der DDR sich auch auf das Verhältnis zu den diversen unabhängigen Gruppen auswirkt, die in den letzten Wochen in der DDR gegründet worden waren, ist allerdings eher zu bezweifeln. Immerhin haben sich, obwohl das neue Forum vom DDR-Innenministerium als staats- und verfassungsfeindlich deklariert wurde, inzwischen über 4.000 DDR-Bürger mit ihrer Unterschrift zu den Zielen der Gruppierung bekannt. Das neue Forum, so wurde heute von den Initiatoren mitgeteilt, verstehe sich als politische Plattform, auf der sich alle bewegen könnten, nicht jedoch als oppositionelle Plattform. Man wolle weder eine deutsch-deutsche Wiedervereinigung noch kapitalistische Verhältnisse in der DDR. Das neue Forum sei auch keine Dachorganisation einer DDR-Opposition. Entsprechende Meldungen, die einen solchen Schluss aus einer Zusammenkunft von Mitgliedern verschiedener Gruppen am Wochenende in Leipzig zogen, wurden heute ausdrücklich als falsch bezeichnet. Man habe zwar die Idee einer Zusammenarbeit unter dem Dach des neuen Forums geäußert, einen solchen Zusammenschluss jedoch nicht beschlossen. Was schon deshalb nicht möglich war, weil in Leipzig nur ein Teil der in den letzten Wochen ins Leben gerufenen Initiativen vertreten war. Gemeinsames Ziel aller Gruppierungen allerdings sei es, dringende Wünsche und Forderungen öffentlich vorzutragen und einen Dialog mit dem Staat zu führen. Man suche nicht den Kampf mit der DDR-Führung, sondern das offene Gespräch. Auch in der DDR, in der SED-Führung, so hieß es in jüngster Zeit wiederholt, gäbe es Leute, denen die Notwendigkeit politisch-gesellschaftlicher Veränderungen in der DDR sehr wohl bewusst seien. Einer von jenen, denen man da eine gewisse Einsichtsfähigkeit zutraut, ist Hans Modrow, Chef des SED-Bezirks Dresden. Heute traf er auf Einladung der baden-württembergischen SPD zu einem Besuch in Stuttgart ein. Bis zuletzt hatten sich seine Gastgeber gefragt, ob er angesichts der Vereisung in den Beziehungen zwischen SPD und SED es wagen dürfte, diese Visite tatsächlich wahrzunehmen. Er durfte Hans-Günther Version in Stuttgart, hat sich denn dem Beobachter etwas von der Modrow stets unterstellten Nachdenklichkeit vermittelt? Ich glaube, die Nachdenklichkeit Modrows zeigte sich schon daran, dass er in der gegenwärtigen Situation überhaupt in die Bundesrepublik gekommen ist, was nach der derzeit vorliegenden Informationslage aus der DDR in der SED nicht unumstritten ist. Die für SED-Repräsentanten ungewöhnlich umgängliche Art des Bezirkssekretärs seiner Partei aus Dresden zeigte sich auch darin, dass er sich souverän über die zuvor verbreiteten Interview-Absagen hinwegsetzte und manche Fragen der ihn geradezu bedrängenden bundesdeutschen Journalisten beantwortete. Seine erste Aussage auf die Frage, was er sich hier erwarte, war charakteristisch. Na, sehr vieles. Wir sind uns einig, dass der Dialog weitergeht. Und über das, was wir dann erreicht haben, werden wir auch was hören. Trotz des Lärms meiner Kollegen war, glaube ich, zu hören, dass Modrow die Notwendigkeit, miteinander zu sprechen, betont hat. Worüber ist heute zwischen der SED-Delegation und ihren Gastgebern gesprochen worden? Dazu Uli Maurer, der baden-württembergische SPD-Landesvorsitzende. Wir haben schon heute Morgen über eigentlich alle, auch die schwierigen Fragen, miteinander gesprochen. Es wird hier nichts ausgeklammert werden. Wir haben gesprochen über die Entwicklung des deutsch-deutschen Verhältnisses. Wir haben gesprochen über die Fortschritte in der Entspannungspolitik, die sich jetzt abzeichnen seit den letzten Verhandlungen des Außenministers der USA mit dem Außenminister der UdSSR. Wir haben gesprochen über die Probleme, die die DDR mit der Ausreisebewegung hat. Wir haben gesprochen über die Motive, die junge Leute dazu veranlassen. Wir haben über Wirtschaftsreformfragen gesprochen. Also ich sage das mit großer Befriedigung, es ist eigentlich alles auf dem Tisch gewesen, jetzt schon. Modrow ist als Gast der SPD in Stuttgart. Warum legen die baden-württembergischen Sozialdemokraten so großen Wert darauf, Modrow auch mit hochrangigen CDU-Repräsentanten hier im Land, zum Beispiel mit Stuttgarts Oberbürgermeister Rommel und Baden-Württembergs Ministerpräsident Späth, ins Gespräch zu bringen? Dazu nochmals Uli Maurer. Also ich halte die Strategie des Generalsekretärs der CDU, des Herrn Rühe, aus innenpolitischen Gründen, weil er glaubt, offensichtlich damit Republikanerstimmen abfangen zu können, hier eine Konfrontation zu machen, für ganz falsch. Und auf diesem Hintergrund bin ich umso mehr dankbar für jeden prominenten Christdemokraten, der wie wir die Notwendigkeit des beharrlichen Dialogs sieht. Manfred Rommel sagte heute, dass er sich durch das Gespräch mit Modrow in seiner eigenen Partei aufgewertet fühle. Auf die Frage an Modrow selbst, wie sich das umgekehrt bezüglich der SED-Kontakte zur CDU in der Bundesrepublik verhalte, dokumentierte der Gast aus Dresden keine Berührungsängste. Ich nehme an, nach beiden Seiten ist es angenehm, denn Herr Späth ist ein, ich würde fast sagen, ständiger Gast in der DDR. Herr Rommel ist nicht zum ersten Mal in der DDR. Ich weiß, zum 750-jährigen Berlins waren Sie Gast. Also insofern halte ich alles für normal. So sind keine Fragen von Werten und Nichtwerten. Ich glaube, alles andere würde nur abwerten, wenn wir nicht in dieser Weise weiter miteinander sprechen. Ich glaube, man darf heute schon gespannt sein auf das Resümee, das Modrow am Ende seiner Reise nach Stuttgart ziehen wird und damit zurück nach Köln. Hans-Günther Sohn aus Stuttgart. In Moskau begann die zweite Sitzungsperiode des obersten Sowjets, des ständigen Parlaments der UdSSR. Staatspräsident und Parteichef Gorbatschow mahnte die Abgeordneten zur Eile, insbesondere bei der Lösung der Wirtschaftskrise und der Nationalitätenkonflikte. Hören Sie aus Moskau, Hans-Peter Riese. Mit einer Rede von Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow ist heute die zweite Sitzungsperiode des obersten Sowjets, des neuen im Frühsommer gewählten Parlaments der UdSSR, eröffnet worden. Sie wird 2 Monate dauern. Das Parlament beschloss zunächst, dass die beiden Kammern montags und dienstags tagen, während der Rest der Woche der Arbeit in den Ausschüssen und Komitees gewidmet sein soll. Gorbatschow hatte heute Vormittag die Beratungen und Verabschiedungen des Staatshaushaltes als die wichtigste Aufgabe genannt. Das Haushaltsdefizit von 100 Milliarden Rubel, das sind rund 300 Milliarden D-Mark, soll im kommenden Haushaltsjahr zunächst auf 90 und dann in 3 Jahren auf 60 Milliarden abgesenkt werden. Vizepräsident Lukjanow brachte den Antrag ein, den Haushalt vorrangig zu beraten und zu verabschieden, weil die Wirtschaftstätigkeit des Landes davon abhänge. Bei der Beratung der umfangreichen Tagesordnung, die ebenfalls von Lukjanow vorgestellt wurde, kam es im Plenum laut TASS immer wieder zu Wortmeldungen von Abgeordneten, die Erläuterungen zu den einzelnen Punkten haben wollten. Der Abgeordnete Igor Shamshiv brachte einen Antrag ein, eine Untersuchung einzuleiten gegen das Parteiorgan Pravda, das in einem Nachdruck aus der italienischen Zeitung Repubblica Unwahrheiten und Diffamierungen über Boris Jelzin verbreitet hatte. Die Pravda hatte sich allerdings bereits öffentlich für diesen Artikel entschuldigt. Der oberste Sowjet hatte eine umfangreiche Tagesordnung beschlossen, die auch einige Schlüsselgesetze betrifft. So werden sowohl Gesetzesänderungen hinsichtlich der Tätigkeit der privatwirtschaftlichen Kooperativen als auch der Staatsbetriebe zu beraten sein. Ein Steuergesetz liegt den Abgeordneten vor und auch ein Streikgesetz, das bereits in der ersten Sitzungsperiode beraten worden war, soll verabschiedet werden. Die größte politische Brisanz aber beinhaltet die Änderung der Verfassung des Landes. Der Staatsaufbau der Union soll dahingehend geändert werden, dass den Republiken eine größere Autonomie eingeräumt wird. In einer sogenannten Plattform hatte die KPDSU in der vergangenen Woche ihre Position zu Fragen der Nationalitätenpolitik und des föderalen Staatsaufbaus der UdSSR festgelegt. Michail Gorbatschow räumte in seiner Rede heute allerdings ein, dass die bisherigen politischen Mittel im Falle des zwischen Aserbaidschan und Armenien umstrittenen autonomen Gebietes Nagorno-Karabach erfolglos geblieben sind. Im Gegensatz zur ersten Sitzungsperiode verzichtete man heute auf Direktübertragungen im Fernsehen. Auch die Rede Gorbatschows wird erst heute Abend nur in einer Zusammenfassung des Tages gesendet. George Bush ist am Nachmittag zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt als Präsident vor die Vollversammlung der Vereinten Nationen getreten. Er wollte den Delegierten nicht zuletzt die Entspannung im amerikanisch-sowjetischen Verhältnis nahebringen, wie sie am Wochenende in dem Treffen der beiden Außenminister Baker und Shevardnadze manifest wurde. Einzelheiten von Bernd Hilder. Ein Plädoyer für Frieden und Demokratie sowie ein Vorschlag, der zu einer Vernichtung aller chemischen Waffen innerhalb von 10 Jahren führen könnte, stand im Mittelpunkt der Rede des amerikanischen Präsidenten Bush vor der 44. UNO-Vollversammlung. Bush führte aus, dass die Bedrohung der Welt durch chemische Waffen immer mehr zunehme, die inzwischen schon über 20 Ländern ihren Besitz hätten. Bush schlug der Sowjetunion vor, einen Vertrag auszuarbeiten, nachdem innerhalb von 8 Jahren 98% aller Chemiewaffen im Besitz der beiden Supermächte vernichtet werden sollten. Die USA wären aber auch zu erheblichen einseitigen Reduzierungen bereit. Der Rest der Chemiewaffen sollte dann im Zuge von Verhandlungen von 40 Staaten in Genf vernichtet werden. George Bush sagte in einer engagierten Rede, die nach seinem Chemiewaffenvorschlag und am Ende Applaus von der Vollversammlung erhielt, auch baldige Fortschritte bei der Reduzierung konventioneller Waffen in Europa voraus, worüber derzeit in Wien verhandelt wird. Außerdem wiederholte er den Vorschlag an die Sowjetunion, in Zukunft gegenseitig allen Fluggesellschaften Überflugrechte einzuräumen und alle gegenseitigen Reisebeschränkungen für Diplomaten, Geschäftsleute und Journalisten aufzuheben. Auch damit könne die Sowjetunion, wo sich die Situation der Redefreiheit in den vergangenen Jahren verbessert habe, zusätzliches Vertrauen schaffen. Darüber hinaus zeichnete Bush seine Vision der Welt des 21. Jahrhunderts, das zum Zeitalter des Individuums werden könne, wenn sich die Demokratie und die freie Marktwirtschaft weiter ausbreiteten auf der Erde. Bush begrüßte die Reformbestrebungen in Ungarn und Polen und meinte, die USA unterstützten diese Bestrebungen. Und auch der Dritten Welt wollten die USA helfen, den Traum von Freiheit und freier Marktwirtschaft zu verwirklichen, mit dem sogenannten Brady-Plan der Schuldenerlasse. Bush sagte, die totalitären Ideen seien im Ostblock und in der Dritten Welt auf dem Rückzug und diejenigen Regierungen, die sie immer noch vertreten, gerieten immer weiter in die internationale Isolation. Schon heute Vormittag war am Rande der UNO-Vollversammlung Bundesaußenminister Genscher mit seinem tschechoslowakischen Amtskollegen Johannes zusammengetroffen. Im Mittelpunkt des Gespräches stand natürlich die Lage der inzwischen rund 900 DDR-Deutschen, die in der Prager Botschaft der Bundesrepublik Zuflucht gesucht haben. Das Gespräch verlief in freundlicher Atmosphäre, war in der Sache aber von starken Meinungsverschiedenheiten geprägt. Bisher hat die Prager Führung eine Lösung für die DDR-Flüchtlinge nach ungarischem Muster strikt abgelehnt. Genscher hat Außenminister Johannes noch einmal auf die verzweifelte Lage der Menschen auf dem Botschaftsgelände hingewiesen. Prag müsse vor allem berücksichtigen, dass sich unter den Flüchtlingen über 200 Kinder befinden. Auf der anderen Seite wolle sich Bonn aber auch keiner konstruktiven Lösung verschließen. Zurzeit liefen deswegen, so ein Genscher Sprecher, Dreiecksverhandlungen Bonn-Ost-Berlin-Prag. Erster öffentliche Auftritt seit seiner Gallenblasenoperation am 18. August. Empfang der neuen Botschafter Simbabwes und der Türkei. Das DDR-Fernsehen berichtete ausführlich darüber, mit keinem Wort jedoch von der schweren Krankheit, die den greisen Staatschef 5 Wochen lang außer Gefecht gesetzt hatte. Guten Abend. Erich Honecker also wieder auf der Kommandobrücke. Können Sie uns schon genaueres sagen, was in Leipzig heute Abend los war? Ja, es war wieder der Tag des traditionellen Friedensgebetes. Der Gottesdienst in der Nikolaikirche war allerdings an diesem Tag so voll wie nie. Das ist sicherlich auch zurückzuführen auf die Übergriffe der Sicherheitsbehörden bei den vergangenen Malen. Das ist sicher aber auch zurückzuführen auf die ja auch in Leipzig wahrgenommenen Versuche von oppositionellen Gruppierungen, eine offizielle Zulassung in der DDR zu bekommen. Und auf die Reaktion der Behörden darauf, nämlich die Ablehnung dieser Zulassung in Sonderheit für die Gruppierung des Neuen Forums. Es heißt aus Berichten aus Leipzig, dass rund 3.500 Menschen allein innerhalb der Kirche gewesen sind. Das wäre mehr als das Doppelte dessen, was bisher üblich war. Dass aber daneben noch 1.000 bis 2.000 vergeblich auf Einlass vor dem Kirchenportal gewartet hätten. Gleichwohl habe sich die Polizei diesmal, das auch im Gegensatz zu bisherigen Malen, sehr deutlich zurückgehalten. Es habe keine Provokation gegeben, es sei auch keine massierte Präsenz in der Innenstadt, vor allen Dingen rund um die Kirche, zu sehen gewesen, ganz im Gegensatz zu früheren Fällen. Es kam dann im Anschluss an den Gottesdienst zu einem Umzug der Menge, die bis zu 5.000 Menschen, zwischen 4.000 und 6.000 ist die Rede, betragen haben soll. Ein Umzug, der den Ring rund um die Innenstadt entlang führte, der eskortiert worden ist von Polizei und Sicherheitskräften in Zivil, bei dem die Ordnungskräfte allerdings nicht eingriffen und der dann bis zum Hauptbahnhof gelangte. Dort sei Transportpolizei in Ketten aufmarschiert gewesen, um die Eingänge zum Bahnhof selbst zu sichern. Das sei aber nicht gelungen. Die Menge, die dann noch rund mehrere hundert nur mehr betragen habe, sei in die eine Bahnhofshalle gekommen. Dort habe sie wie vorher auch schon noch einmal gesungen, Bürgerrechtslieder, We Shall Overcome oder auch die Internationale. Vorher auf der Straße ist gerufen worden, Freiheit und Versammlungsfreiheit, und es ist auch in Sprechchören gefordert worden, die Zulassung der Oppositionsgruppe Neues Forum. Im Bahnhof selbst hielt man sich dann einige Zeit lang auf, aber dann zerstreute sich die Ansammlung doch und es ging alles ohne weitere Zwischenfälle auseinander. Allerdings war es vor den Türen zum Bahnhofsgebäude dann doch zu einigen Rangeleien gekommen, aber wohl keine größere Dimension. Es habe einzelne vereinzelte Festnahmen gegeben, von 5 bis 6 Zuführungen ist die Rede gewesen. Hartwig Heber in Ostberlin, vielen Dank für diesen ersten Bericht. Eine Auswahl unserer weiteren Themen. Erich Honecker wieder an der Öffentlichkeit. Dresdner SED-Bezirkschef Modrow besucht die baden-württembergische SPD. Reaktionen auf die Rede von George Bush vor der UNO. Lange auf eine weltweite Ächtung chemischer Waffen drängt. George Bush hatte in seiner ersten Rede als US-Präsident vor der UNO-Vollversammlung einen Anti-Chemie-Waffenvertrag vorgeschlagen, in dessen Zuge die USA bereit wären, innerhalb von 8 Jahren auf 98% ihrer Chemiewaffen zu verzichten, wenn auch die Sowjetunion dem Vertrag beitritt, wovon Bush allerdings ausgeht. Zu einer endgültigen Vernichtung aller Chemiewaffen solle es dann in weiteren 2 Jahren kommen, aber nur, wenn alle anderen Staaten ebenfalls bereit sind, auf ihre Chemiewaffen zu verzichten. Schon vor Abschluss eines Chemiewaffenvertrages sind die USA bereit, 80% ihrer Arsenale abzubauen, wenn Moskau ein Gleiches tut. Möglicher Beginn sofort. Nach Ansicht von Bundesaußenminister Genscher verdient die Bush-Rede aber auch Lob, weil sie sich nicht mit den Konflikten der Vergangenheit befasst, sondern auf eine friedliche Welt der Zukunft blickt. Mit seiner Rede habe Bush wieder klar die Führungsrolle im westlichen Bündnis übernommen, nachdem sich die neue US-Regierung zunächst im Ost-West-Dialog zu zögerlich verhalten habe. Am Vormittag schon hatte Genscher seinen tschechoslowakischen Kollegen Johannes getroffen. Beide Seiten sind jedoch der Lösung des Problems von rund 1.000 DDR-Flüchtlingen in der Prager Botschaft Bonn praktisch nicht näher gekommen. Ein Genscher-Sprecher, wir erwarten keine schnelle Problemlösung. Aus New York hörten Sie Bernd Hilder. Während sich im Verhältnis der beiden Supermächte USA und UdSSR die freundlicheren Töne durchzusetzen scheinen, hat es Michail Gorbatschow mit seiner Politik im Inneren nach wie vor sehr schwer. Nationalitätenprobleme, ein defizitärer Haushalt, der Schwindel erregt, und eine Wirtschaft, die nicht Tritt fassen will. Dies alles bildet nur die Spitze des Eisbergs, mit dem sich der oberste Sowjet, das Parlament der Sowjetunion, in den nächsten 2 Monaten permanent beschäftigen wird. Von der heutigen Auftaktsitzung des obersten Sowjet berichtet aus Moskau Hans-Peter Riese. Mit einer Rede von Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow ist heute die 2. Sitzungsperiode des obersten Sowjet, des neuen im Frühsommer gewählten Parlamentes der UdSSR, eröffnet worden. Sie wird 2 Monate dauern. Das Parlament beschloss zunächst, dass die beiden Kammern montags und dienstags tagen, während der Rest der Woche der Arbeit in den Ausschüssen und Komitees gewidmet sein soll. Gorbatschow hatte heute Vormittag die Beratungen und Verabschiedungen des Staatshaushaltes als die wichtigste Aufgabe genannt. Das Haushaltsdefizit von 100 Milliarden Rubel, das sind rund 300 Milliarden D-Mark, soll im kommenden Haushaltsjahr zunächst auf 90 und dann in 3 Jahren auf 60 Milliarden abgesenkt werden. Vizepräsident Lukjanow brachte den Antrag ein, den Haushalt vorrangig zu beraten und zu verabschieden, weil die Wirtschaftstätigkeit des Landes davon abhänge. Bei der Beratung der umfangreichen Tagesordnung, die ebenfalls von Lukjanow vorgestellt wurde, kam es im Plenum laut TASS immer wieder zu Wortmeldungen von Abgeordneten, die Erläuterungen zu den einzelnen Punkten haben wollten. Der Abgeordnete Igor Shamshiv brachte einen Antrag ein, eine Untersuchung einzuleiten gegen das Parteiorgan Pravda, das in einem Nachdruck aus der italienischen Zeitung Repubblica Unwahrheiten und Diffamierungen über Boris Jelzin verbreitet hatte. Die Pravda hatte sich allerdings bereits öffentlich für diesen Artikel entschuldigt. Der oberste Sowjet hatte eine umfangreiche Tagesordnung beschlossen, die auch einige Schlüsselgesetze betrifft. So werden sowohl Gesetzesänderungen hinsichtlich der Tätigkeit der privatwirtschaftlichen Kooperativen als auch der Staatsbetriebe zu beraten sein. Ein Steuergesetz liegt den Abgeordneten vor und auch ein Streikgesetz, das bereits in der ersten Sitzungsperiode beraten worden war, soll verabschiedet werden. Die größte politische Brisanz aber beinhaltet die Änderung der Verfassung des Landes. Der Staatsaufbau der Union soll dahingehend geändert werden, dass den Republiken eine größere Autonomie eingeräumt wird. In einer sogenannten Plattform hatte die KPDSU in der vergangenen Woche ihre Position zu Fragen der Nationalitätenpolitik und des föderalen Staatsaufbaus der UdSSR festgelegt. Selbstanklage wird aber auch ein umfangreiches Erfolgsregister zur Seite gestellt. Da wird von tiefgreifenden revolutionären Veränderungen an der unterentwickelten Peripherie des ehemaligen Zarenreiches gesprochen, von der Angleichung des Entwicklungsniveaus der Völker und der Schaffung eines einheitlichen volkswirtschaftlichen Komplexes zur Sicherung der materiellen und kulturellen Existenz aller Völker. An dieser Stelle fällt ein Satz, der sicher nicht auf die Gegenliebe der nicht-russischen Nationen stößt und eigentlich schon als ein überwundenes ideologisches Theorem galt. Dass nämlich die Integrationsprozesse zur Herausbildung der neuen Gemeinschaft des Sowjetvolkes geführt haben. Andererseits ist der immer wiederkehrende Hinweis auf die ursprüngliche leninische Nationalitätenpolitik, von der sich die Entwicklung seit Stalin leider entfernt habe, nicht unberechtigt. Denn auf Lenin berufen sich auch die nationalen Bewegungen, wenn sie Deformationen in der Sprachenpolitik und die Unterdrückung nationaler Autonomiebedürfnisse beklagen. Die sowjetische Nationalitätenpolitik der 20er Jahre wird auch in westlichen Forschungen als ein positives Gegenmodell zu den Entwicklungen danach dargestellt. Was soll nun anders werden? Vor allem soll die sowjetische Föderation umgestaltet werden. Sie soll als solche überhaupt erstmals sichtbar gemacht werden, nachdem die Entwicklung von Jahrzehnten aus dem sowjetischen Föderalismus einen schönen Schein gemacht und in Wirklichkeit einen absurd zentralisierten unitarischen Staat etabliert hat. In den letzten Wochen sprachen die sowjetischen Medien kaum noch von der Sowjetunion, sondern von unserer Föderation. In der abendlichen Fernsehnachrichtensendung Vremya taucht immer häufiger ein Informationsblock unter dem Titel Probleme unserer Föderation auf. In den Zeitungen melden sich immer mehr Autoren zu dem Begriff der Souveränität zu Wort. Hier haben Letten, Esten und Litauer mit ihren Souveränitätserklärungen unionsweit einen wahren Diskussionsboom ausgelöst. Der Zusammenschluss der Sowjetrepubliken zu einem Unionsstaat soll absolut freiwillig sein und deutlichen Vertragscharakter tragen, so die Plattform. Dabei wird diskutiert, ob die neue Föderation auf der Grundlage des Gründungsvertrages der UdSSR vom 27. Dezember 1922 oder auf der Basis eines völlig neuen Vertrages erfolgen soll. Mit solchen Fragen wird die Diskussion der kommenden Wochen und Monate vorprogrammiert. Denn wie kann einerseits die absolute Freiwilligkeit und Vertraglichkeit des Zusammenschlusses postuliert und andererseits die Bestrebung bestimmter nationaler Gruppierungen nach Ausgliederung aus der Sowjetunion als Extremismus kriminalisiert werden? Als Zügel gegen den sezessionistischen Appetit baute die Partei zahlreiche Hinweise auf die Lebensnotwendigkeit einer starken Föderation mit ihrem gesamtwirtschaftlichen Komplex in den entsprechenden Passus ein. Besonders auf die ökonomischen Verflechtungen gingen sowohl die Plattform als auch der Bericht Gorbatschows ausführlich ein. Freiwilligkeit und Eigenständigkeit einerseits und Zusammenhalt andererseits sollen durch die Formel von den starken Republiken in einer starken Föderation unter ein Dach gebracht werden. Zu den historischen Argumenten gegen Separationsgelüste zählt die sicherlich unglückselige Behauptung Gorbatschows, dass überhaupt kein Grund bestehe, den 1940 gefassten Beschluss, so wörtlich, über den Eintritt der baltischen Republiken in den Bestand der UdSSR, die von deren Völkern getroffene Wahl, in Zweifel zu ziehen. Mit der revolutionären Freiwilligkeit des Anschlusses an das Sowjetsystem sollte man den baltischen Adressaten heute besser nicht mehr kommen. Das ist das Denken von gestern. Immerhin wird der Rahmen der Souveränität der einzelnen Republiken ausgedehnt. Das geschieht vor allem durch den Übergang zur wirtschaftlichen Rechnungsführung und Eigenfinanzierung sowie durch das Recht, gegen die Anordnungen der Unionsgewalt auf dem Territorium der Republik zu protestieren und sie auszusetzen, wenn sie die Verfassungsrechte der Republik verletzen. Ferner wird die Verwirklichung außenpolitischer Rechte zugesagt, die bislang auch garantiert, aber nicht realisiert waren. Schließlich gibt es die Bestimmung, die vor kurzem noch heftig angefochten und...